Aus meiner Sicht war praktisch der entscheidende Entstehungskontext für die Montagsmahnwachen jetzt im letzten Jahr die Eskalation des bewaffneten Konflikts in der Ukraine. Das war also vor allem im Februar, März 2014 und gestartet ist die ganze Mahnwachenbewegung eben in Berlin. Das war Lars Meerholz und den hat es eben nach eigener Aussage praktisch dazu animiert, eben eine Mahnwache für Frieden anzumelden. Und in den kommenden Wochen ist dann im Frühjahr 2014 bundesweit, aber eben auch in den deutschsprachigen Bereichen in Österreich und der Schweiz, eben in vielen Städten sind solche Mahnwachen entstanden, die teilweise in größeren Städten auch mehrere hundert Teilnehmer hatten, also in ihrer Hochzeit eben im Frühjahr, aber in kleineren Städten verhältnismäßig kleine Veranstaltungen waren. Ich würde sagen, es gibt eigentlich vier Schwerpunktthemen, also einmal dieser Ukraine-Konflikt, aber auch generelles Unzufriedenheitsgefühl mit der Demokratie, mit dem Finanzsystem und auch mit den Medien. Also es wären aus meiner Sicht die Schwerpunktthemen. Und wie haben die sich aus deiner Sicht vielleicht auch entwickelt? Weil aus meiner Beobachtung zumindest, ich habe das jetzt nicht nach System oder so gemacht, sondern einfach in meiner Wahrnehmung, haben die sich inhaltlich auch schon ziemlich stark verändert, vor allem dieses Jahr. Auch personell, da gab es ja irgendwie Streitereien und Spaltungen, wenn man so möchte. Wie würdest du die Entwicklung bis heute beschreiben und was hat das für Gründe, dass die sich vielleicht auch stark verändert haben, wenn das jetzt meine These so bleibt, stark verändert? Ich würde sagen, zumindest in Teilen recht geben. Also ich glaube, was man generell sich vor Augen führen muss, ist, dass die Mahnwachenbewegung eine sehr heterogene Bewegung ist, denen so eine politische Leitlinie oder so ein Grundsatzprogramm oder sowas in der Art, was andere Bewegungen haben, völlig fehlt. Deshalb ist es, je nachdem, wer in den einzelnen Städten so aktiv ist, kann das dann von Mahnwache zu Mahnwache auch stark unterschiedlich sein von den Themen. Also das ist schon sehr regionsbezogen und ich würde das eben seit dieser Zeit, also Frühjahr 2014, wo es mal so um die 100 Mahnwachen gab, also die meisten davon eigentlich nicht mehr aktiv sind, also aktuell sind es laut Veranstaltern immer noch 30, von denen ich sagen würde, dass die Mahnwache Halle da mit Abstand die größte ist. Was man feststellen kann, ist so eine gewisse Professionalisierung auf der personellen Ebene, also die Leute, die jetzt noch dabei sind, sind bundesweit gut vernetzt, was am Anfang nicht so stark war. Die Themen, würde ich sagen, sind aus meiner Sicht eher gleich geblieben, aber das kann sich regional stark unterscheiden. Kommen wir vielleicht mal auf die Person zu sprechen. Du meinst gerade, dass es da eine Professionalisierung gibt. In Halle ist das zum Beispiel Sven Liebig oder Frank Geppert. Ja. Und hier treten auch Personen wie Katrin Oertel auf, die ja durch Pegida bekannt geworden ist. Haben sich da vielleicht irgendwelche Kreise, ich würde es nicht Zirkel nennen, das klingt irgendwie so verschwörungstheoretisch, da haben sich ja Kreise und Vernetzungen gebildet, was du ja auch gerade angesprochen hast. Wie würdest du denn das bewerten, wohin das vielleicht noch führen kann? Da hat jedenfalls eine lose Gruppe von Menschen gegründet, die immer wieder bei unterschiedlichen Sachen zusammen auftreten. Also Katrin Oertel und der Frank Geppert aus von der Mahnwache Halle sind da eigentlich ein ganz gutes Stichwort, die da ja eigentlich ursprünglich aus unterschiedlichen Bewegungen kommen, sich aber jetzt zusammenfinden und vor, also zum Beispiel Endgame spielt da ja auch noch rein. Das ist ja auch sehr diffus von den Themen, aber wenn man das fassen will, ist es, glaube ich, einfach so eine parteiungebundene, mit dem Zustand der aktuellen politischen Landschaft sehr unzufriedene Gruppe an Menschen, die vor allem jetzt so im Nordosten der Republik versuchen, Demos anzumelden. Und das ist auf jeden Fall eine besorgniserregende Entwicklung aus meiner Sicht, die es zu beobachten gilt. Also so ein diffuses Unmutsgefühl, was irgendwie versucht wird zu artikulieren. Das ist ja, wenn man sich die gesellschaftlichen Verhältnisse anguckt, gar nicht so ungewöhnlich, dass es Menschen gibt, die jetzt nicht großartig sich bilden, relativ unmündig sind, um es einfach nur mal grob zu fassen, wenn man das vielleicht vertiefen sollte, die aber trotzdem unzufrieden mit den Verhältnissen sind, was in sowas münden kann, wie den Montagsmahnwachen gegen die da oben zu hetzen und so weiter und so fort. Gibt es vielleicht da historische Parallelen, die sowas schon mal in Deutschland vielleicht auch aufgezeigt haben, also solche Querfrontbestrebungen nenne ich jetzt einfach mal, gibt es da historische Beispiele für? Natürlich begreifen die Mahnwachen vieles auf, was man, glaube ich, so aus den klassischen Anfängen sozialer Bewegungen eben kennt, auch aus den 80er Jahren. Das ist ja teilweise schon als außerparlamentarische Opposition gestartet, also zum Beispiel die Friedensbewegung und die Umweltbewegung, hat sich aber dann in den Jahren später ganz anders entwickelt. Aber ich würde sagen, da gibt es gewisse Parallelen, aber ich sehe hauptsächlich Parallelen zu der Occupy-Bewegung, zu der frühen Occupy-Bewegung des Jahres 2011 und 2012, die zum Beispiel eine ganz ähnliche verkürzte Kapitalismuskritik üben, wie die Mahnwachen das eben heute auch tun. aber so in ihrer Spontanität und in der Art und Weise, wie die Mahnwachen organisiert sind, also dass jeder reden darf und dass es praktisch einfach auch gar keine wirklichen Forderungen gibt, die man so als Bewegung formuliert und wo man sich irgendwie ein Plänchen macht, wie man die vielleicht erreichen könnte, das würde ich sagen, ist schon auf eine gewisse Weise neu, aber wiederum auch eine Parallele zu den Pegida-Demonstrationen, die im Prinzip auf eine gewisse Weise ähnlich ablaufen. Also man kommt zusammen, weil man unzufrieden ist. Es werden praktisch krasse Redebeiträge gehalten, aber mehr ist nicht wirklich passiert. Und welche Außenwirkungen haben denn jetzt diese Montagsmahnwachen noch auf die Gesellschaft? Also nicht unbedingt auf die Teilnehmer, die da jetzt noch der harte Kern sind. Also da ist, glaube ich, außer Frage stehend, dass die Leute sich da ein bisschen noch mehr, also das heißt ein bisschen, die verbohren sich noch mehr an ihre Weltbilder, die sehr, ja, auch antisemitisch strukturiert sind. Was hatten diese Montagsmahnwachen oder was haben die noch für eine Wirkung auf die Gesellschaft außerhalb dieses teilnehmenden Kreises vielleicht? Also ich glaube, das ist natürlich auch regional sehr unterschiedlich. Also ich habe mich ja hauptsächlich mit den Mahnwachen hier im Rhein-Main-Gebiet befasst und ich würde sagen, da ist die Außenwirkung mittlerweile auf null oder war nie besonders groß, weil sie es nie wirklich geschafft haben, über ihre Kernanhängerschaft, ich würde sagen, das war so eine computeraffine, verschwörungstheoretische Szene, vor allem der sozialen Netzwerke, also sie haben nie wirklich geschafft, über die hinaus zu wirken, aber in anderen Städten scheint es auf jeden Fall ganz anders zu sein. Also meine These wäre, dass die Montagsmahnwache jetzt, wie sie die letzten Wochen in Halle stattgefunden hat, hier einfach einen Ersatz bildet für praktisch Demonstrationen, die andernorts vielleicht Pegida heißen würden. Genau, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Die Rolle, die Halle spielt, ohne Frage eine Ausnahmerolle. Auch wenn du gerade sagtest, dass es sowas wie ein Pegida-Ersatz in Halle ist, bloß noch unter dem Label Montagsdemo oder Montagsmahnwache firmiert. Ist das für andere Montagsmahnwachen sowas wie ein Vorbild oder eine Abschreckung eher? Oder wie verhalten die sich dazu? Also eine wirkliche Auseinandersetzung damit ist mir nicht bekannt. Aber vielleicht um mal so ein kleines Beispiel von der Mahnwache Mainz zu geben, die ich mir auch am meisten angeschaut habe. Also der Organisator der Mainzer Mahnwache, das ist der Rapper Uwe Schattauer, ist zum Beispiel auch ein ganz großer Freund von Frank Gebhardt und die treffen sich immer wieder und waren zum Beispiel in Rammstein zusammen auf Demonstrationen. Aber der hätte praktisch in Mainz von seiner Anhängerschaft nicht die Möglichkeit gehabt, die gleichen Dinge zu artikulieren, die offensichtlich rechts sind, wie das zum Beispiel in Halle passiert. Also ich kann nicht wirklich sagen, dass es ein Vorbild ist, also vielleicht eher ein Vorbild, dass man sagt, okay, die kriegen viele Leute auf die Straße, aber es hängt ganz stark davon ab, wie die regionale Anhängerschaft ist, wie die sich dann politisch tatsächlich äußern. Aber was nicht passiert, ist, dass man sich praktisch von anderen Mahnwachen distanziert. Also auch wenn es eben eine Mahnwache gibt, die vielleicht so diffus links orientiert ist, was es durchaus gibt, würden die sich jetzt nicht unbedingt von der Mahnwache Halle distanzieren, weil man dieses ganz große Credo hat, dass man praktisch allen Leuten seine Meinung lassen will. Und wenn man eben gemeinsam für den Frieden ist, dann muss das eben ausreichen. Und man lässt sich da eben nicht spalten und kritisiert aus dem Grund auch niemand. Dann jetzt zu diesem berühmten Blick in die Kristallkugel. Eigentlich sehr absehbar nach deinen Einschätzungen des Gesprächs bisher, dass diese Mahnwachen, ausgenommen Halle, sich irgendwie in der Belanglosigkeit verlieren werden. Aber ich würde die Frage trotzdem in zwei Teile teilen. Wie siehst du das? Was haben die Montagsmahnwachen außerhalb von Halle noch für eine Zukunft? Und was denkst du, wie sich das in Halle weiterentwickelt? Ich glaube, die Bewegung ist mehr oder weniger beendet, aber es lohnt sich schon hinzuschauen, was in den einzelnen Städten passiert. Also da sind jetzt eben Leute, die haben Erfahrungen gesammelt im Organisieren von kleineren Demonstrationen und eben Mahnwachen. Und die werden das auch weiterhin nutzen und vielleicht unter einem anderen Label. Die werden sich weiterhin bundesweit vernetzen, also diese bundesweiten Treffen und Mahnwachen gibt es ja immer wieder. Und da wird immer versucht, dem Ganzen nochmal so ein bisschen Schwung zu geben. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich ja bundesweit nochmal anläuft. Aber es kann natürlich, wenn man versucht, in die Zukunft zu blicken, sich mit anderen Themen und unter einem anderen Label in ein, zwei Jahren ganz anders gestalten. Da muss man dann eben schauen. Da kann man eigentlich von ausgehen, dass dann viele dieser Leute vielleicht dann dort auch wieder aktiv sein werden. Und in Halle, soweit ich informiert bin, sind die Teilnehmerzahlen also ja auch ein bisschen schwanken. Ja, ich glaube, das muss man weiterhin kritisch beobachten und gucken, dass man möglichst viele Leute auf die Gegendemos kriegt. Weil ich glaube, da ist vielleicht dann schon das Potenzial da oder was man ja eben auch sieht, dass praktisch sich rechte Kameradschaften eben auch anschließen oder auch die örtlichen AfD-Vertreter, die dort Stimmen wittern, das hat natürlich nochmal ja ein größeres Gefährdungspotenzial, das es kritisch zu beobachten gilt aus meiner Sicht. Das ist dann irgendwann bei vielen Teilnehmern eben auch so ein Teufelskreis, weil man das Gefühl hat, man geht für was Gutes auf die Straße, aber es wird einem praktisch nicht gedankt Und es gibt andere, die einen kritisieren und verbessern wollen und was zu einer ganz starken Abschottung der Bewegung nach außen geführt hat. Also das war noch so eine Feststellung, die ich immer wieder hatte in meiner Untersuchung und das bedingt sich dann so ein bisschen gegenseitig. Aber ich glaube, eine Aufklärungsarbeit ist dann doch für Außenstehende trotz allem wichtig. Es gibt ja auch Facebook-Seiten, die dann eine ganz gute Arbeit leisten, also zum Beispiel Nohalgida, die Seite, oder auch Pegada Watch, und die versuchen auch zu dokumentieren, welche problematischen Äußerungen eben kundgetan werden, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Arbeit, die man auch so aus antifaschistischer Sicht machen sollte.